PWCZ23. Jeder von euch will so sein, wie wir und das haben, wofür wir seit vielen Jahren schon beneidet werden. Durch Halte, Vermögen, Interviews und MP3s, tausende von YouTube-Klicks. Jetzt wird offiziell bestätigt, dass dies eure Zukunft ist. Ich und Cesar, wir sind die Renaissance eures Jugendschwarms. Ihr wollt sein wie wir, ich seh euch mit Rädern zu Schnitt fahren. Möchte gern, zieht eure Reflektoren besser aus. Ich sitze Muskelshirt im Auto, drehe den Motor etwas auf. Tritt zurück, so wie Priester nach dem aktuellen Missboss-Drama. Workaholic, ich gleit über mein Eis, so wie Schlittschuhfahrer. Ihr würdet euch gern in diese Typen hineinversetzen, doch wir sind unfickbar in mittelgroßen und kleinen Städten. Metropolen, unsere Zeit hat begonnen, es gibt viel zu holen. Cesar Dipos, wir treiben das Spiel an, so wie Liberos. Ihr wollt so sein wie wir, bitte Jungs, hört jetzt auf zu träumen. Es ist an der Zeit, eure Kinderzimmer mal aufzuräumen. Denn jeder wird so sein wie wir, es prophezeien wie wir. Aber leider geht das nicht. Ihr werdet nie so sein wie wir, niemand so sein wie wir. Denn leider dreht es sich nicht immer um euch. Damit ihr uns richtig versteht, sagen wir es noch immer auf Deutsch. Ihr werdet nie so sein wie wir, oh no. Niemals so wie wir. Jeder von euch will so sein wie wir. Und deswegen verteidigt jeder hier sein Revier. PWCZ, guck wie wir einmarschieren. Ist man wie wir on top, merkt man, es ist wirklich einsam hier. Und ganz ehrlich, resignieren wäre die falsche Sache. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nix Halbes mache. Also komm ich mit die Post, denn uns kann keiner stoppen. Wir sind Europas eins wie von Ribery und Diane Robin. Dream Team Köln, hier sind deine neuen Helden. Galionsfiguren, die endlich etwas Neues melden. Thema Gangster Rap, guck wie ihr mit diesem Namen umgeht. Es ist so, dass Park sich jedes Mal im Grab umdreht. Wirklich schade, was gerade so angesagt ist, schon tragisch. Was für ein Pseudo-Rap grad am Start ist. Doch was beklag ich, das Gute wird sich durchsetzen. Geduldig bleib ich und vergess all diese Durchstrecken. Denn ich weiß, die Zeit wird all die Wunden heilen. Doch trotzdem sind wir immer noch ungesigned. Verkehrte Welt, gib Respekt an Besserwisser und an diesen einzigartigen Rapper Cesar. Denn jeder will so sein wie wir, es prophezeien wie wir. Aber leider geht das nicht. Nein, ihr werdet nie so sein wie wir. Niemals so scheinen wie wir. Denn leider dreht es sich nicht immer um euch. Damit ihr uns richtig versteht, sagen wir es noch immer auf Deutsch. Boy, ihr werdet nie so sein wie wir. Oh no, no. Niemals so wie wir. Never. Jeder wird so sein wie wir. Es kann so sein wie wir, okay. Aber leider geht das nicht. Ihr werdet nie so sein wie wir. Niemals so scheinen wie wir. Denn leider dreht es sich nicht immer um euch. Damit ihr uns richtig versteht, sagen wir es noch immer auf Deutsch. Ihr werdet nie so sein wie wir, oh no. Niemals so wie wir. Jeder wird so sein wie wir, es prophezeien wie wir. Aber leider geht das nicht. Nein. Ihr werdet nie so sein wie wir, niemals so scheinen wie wir. Niemals. Denn leider dreht es sich nicht immer um euch. Damit ihr uns richtig versteht, sagen wir es noch immer auf Deutsch. Yes. Ihr werdet nie so sein wie wir, oh no. Never. Niemals so wie wir. Besser wisse. Niemals so wie wir.